NDR 3 Abendstudio. Heute mit dem Radiomuseum. Sie hören die 9. Folge der Reihe Der unbekannte Günter Eich. Günter Eich hat in den 50er Jahren eine Reihe von fantastischen Erzählungen der Weltliteratur in Hörspielform bearbeitet. Von der 10-teiligen Reihe sind 9 Sendungen erhalten, von denen wir 8 im Radiomuseum wiederholt haben, zum ersten Mal seit der Ursendung 1956. Das 9. und letzte Stück dieser Reihe beruht auf einer Erzählung des chinesischen Autors Pu Songling, Das lachende Mädchen. Pu Songling, der von 1640 bis 1715 lebte, hat eine berühmte Sammlung mit rund 440 Wundergeschichten hinterlassen, von denen Das lachende Mädchen eine der bekanntesten ist. Eichs Hörspiel nach Pu Songling entstand in der Regie von Hans Rosenhauer und wurde am 15. Juli 1956 gesendet. Mein Name ist Wang Fu. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, spielt in meiner Heimatstadt Lothian, als ich 17 Jahre alt war. Damals verfiel ich in eine Krankheit und kam ganz von Kräften. Ohne rechte Ursache hörte ich auf zu essen, sprach auch fast nichts mehr, saß teilnahmslos in meinem Zimmer und starrte in eine Ecke. Meine Mutter sorgte sich, opferte und betete für mich, aber ich wurde immer schmaler. Die Arzneien, die mir der Arzt gab, um das Böse zu vertreiben, bewirkten das Gegenteil. Ich verlor mich erst recht. Tagelang lag ich auf meinem Bett und rührte mich nicht. Zur Verzweiflung meiner Mutter, die vergebens versuchte, den Grund meines Trübsinns herauszufinden. Eines Tages kam mein Vetter Wu zu uns ins Haus. Ich bitte dich, Wu, geh du einmal zu ihm. Vielleicht sagt er dir eher etwas als mir. Ihr versteht euch doch so gut. Gewiss, ich will es versuchen. Aber wenn er vielleicht überhaupt die Sprache verloren hat? Er hat sie nicht verloren. Manchmal höre ich ihn hinter der Tür sprechen. Nichts, woraus man etwas schließen könnte? Abgerissene Sätze, Wörter eigentlich nur. Diebesaugen habe ich verstanden. Blitzende Diebesaugen. Aber ich kann mich auch verhört haben. Blitzende Diebesaugen? Dieser Herr hat blitzende Diebesaugen. Wang? Wang, hörst du? Ich bin's, dein Vetter Wu. Wu? Ach, Vetter. Was ist? Du bist an allem schuld. Ich? An was soll ich schuld sein? Erinnere dich an das Laternenfest, als du mich einludest, mit dir auszugehen. Wir wollten uns ein wenig zerstreuen. Eine schöne Zerstreuung. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wurde ja schon am Ausgang des Dorfes von einem Diener meines Vaters wieder zurückgerufen. Eben, das ist es ja. Du gingst davon. Was also kann ich dafür, dass du nichts isst und nichts sprichst? Du ließest mich allein. Mir aber klopfte das Herz angesichts dieser Wolken von lustwandelnden Mädchen. Und ich beschloss, im Gefolge der zarten Puderdüfte dahin zu gehen. Oh, läuft es darauf hinaus? Worauf sonst? Vor mir ging ein junges Mädchen mit ihrer Dienerin. Ihre Finger spielten an einem Mandelzweig. Keine andere kam mir gleich an Schönheit. Ich hätte ihr lachendes Antlitz fassen mögen. Wie gebannt sah ich sie an, unbekümmert um die Neugierde der anderen. Da eilte sie lachend davon und sprach zu der Dienerin: Dieser Herr hat blitzende Diebesaugen. Die Blume ließ sie niederfallen und ich nahm sie auf, voller Sehnsucht, und kam verlorenen Sinnes und voller Unruhe heim. Die Blume barg ich unter dem Kissen. Hier. Hier ist sie. Hm. Etwas welk, aber erzähl weiter. Weiter? Was soll weiter gewesen sein? Seitdem sitzt du in deinem Zimmer und bläst Trübsal? Du hast sie nie wiedergesehen? Nie. Du hast nie zu erfahren gesucht, wer sie ist? Wie sollte ich? Oh, Wang. Du bist doch gar zu närrisch und zu schüchtern. Die Erfüllung deines Wunsches kann doch nicht so schwer sein. Ich werde mich darum kümmern. Du? Wenn das Mädchen so zu Fuß vor dem Dorf herumspaziert, so kann sie nicht aus vornehmer Familie sein. Ist sie nicht verlobt, so wird sich sicherlich alles in Wohlgefallen auflösen. Du sollst jetzt an gar nichts anderes als an deine Gesundheit denken. Alles andere überlass mir. Aber mein guter Vetter Wu hatte sich das alles leichter vorgestellt, als es war. Er begann, dem Mädchen nachzuforschen, aber umsonst, er kam auf keine Spur. Ich selber aber vertraute ihm fest. Und es ging mir von Tag zu Tag besser. Ich fing auch wieder an zu essen. Als nun der gute Wu eines Tages wiederkam, getraute er sich nicht, mir zu gestehen, dass er nichts gefunden hatte. Also erzähle, was du erreicht hast. Ich berste vor Neugier. Gefunden habe ich sie. Gefunden. Ja, und wer ist sie? Sie ist die Tochter meiner Tante, also eine Base auch von dir. Sie ist noch nicht verlobt. Weiter. Weiter, ja. Was eine Heirat betrifft, so könnte es natürlich manche Bedenken geben wegen eurer nahen Blutsverwandtschaft. Aber? Ihre Eltern werden sicher einverstanden sein, wenn sie erst den ganzen Sachverhalt erfahren. Ich danke dir, mein Lieber. Keine Ursache. Wo wohnen Sie? Wo sie wohnt? Ja, wo sie wohnt. Ist das so eine merkwürdige Frage? Gar nicht. Ich weiß genau, wo sie wohnt. Auf dem Südwestberg, ungefähr 2 Meilen von hier. Wo? Ja. Wirst du meine Sache weiter betreiben? Darf ich dich als meinen Vermittler ansehen? Aber natürlich. Nichts, was ich lieber täte. Jetzt schritt meine Gesundung von Tag zu Tag fort. Ich griff nach der Blume unter dem Kissen und sah sie voller Hoffnung an. Sie war wohl trocken, aber unversehrt. Und ich ließ meinen Gedanken freien Lauf und spielte mit der Blume so, als wäre sie das Mädchen. Schlimm war es nur, dass Vetter Wu so lange ausblieb. Ich sandte Botschaft, aber er gebrauchte Ausflüchte und kam nicht mehr. Ich wurde missmutig und die Unruhe kam über mich. Da fiel mir eines Tages ein, dass eigentlich 2 Meilen nicht viel bedeuten und dass man darum nicht auf fremde Gnade angewiesen ist. Ich steckte die Blume in den Ärmel und machte mich kurz entschlossen auf den Weg. Niemand, auch meine Mutter nicht, hatte mich weggehen sehen. Ich schritt ganz allein davon. Und da war auch niemand, den ich hätte nach dem Weg fragen können. Als ich 2 Meilen in Richtung auf den Südwestberg gegangen war, türmten sich die Felsen vor mir auf. Erfrischend war das helle Grün. Es war ganz still, nur die Vögel flogen hin und her. In der Ferne, tief im Tal, sah man ein kleines Dörfchen, wie in einem dichten Garten stehen. Dorthin ging ich. Nicht viele Häuser waren da, doch wirkten sie recht hübsch und anmutig unter den Strohdächern. Im Norden stand ein Haus, vor dessen Tür Trauerweiden wuchsen. Pfirsich- und Aprikosenbäume, untermischt mit schlankem Bambus, überragten seine Mauer, hinter der die Vögel zwitscherten und sangen. Ich stieg auf einen großen, glatten, reinen Felsblock, der der Tür gegenüber stand, um mich dort auszuruhen. Plötzlich hörte ich hinter der Mauer eine weiche, feine Mädchenstimme langgezogen einen Namen rufen. Und da sah ich auch das Mädchen gegen Westen gehend, einen Zweig mit Aprikosenblüten in den Händen, den sie sich gebeugten Kopfes in das Haar zu stecken mühte. Plötzlich erblickte sie mich und hielt ein wenig an und lächelte. Dann ging sie ins Haus und ihre Finger spielten mit dem Zweige. Ich konnte sehen, dass es eben das Mädchen war, das ich auf dem Laternenfest getroffen hatte. Da bebte mein Herz vor Freude. Wie aber führte ein Weg zu ihr? In der Tür war niemand, an den ich mich hätte wenden können. Und so saß ich und lag ich, und ging ich nun den ganzen Tag umher bis gegen Abend, und ich vergaß Hunger und Durst. Manchmal nur sah ich ein Mädchen, das wohl nach mir spähte und sich wunderte, dass ich nicht fortging. Endlich aber kam, auf einen Stock gestützt, ein altes Weiblein heraus und erblickte mich. Wo kommt ihr her? Ich höre, dass ihr seit dem frühen Morgen hier draußen wartet. Was habt ihr denn vor? Und habt ihr denn gar keinen Hunger? Verwandte möchte ich besuchen. Ach so, Verwandte. Wie ist denn der Name eurer werten Anverwandten? Der Name? Diese Frage bringt mich ganz aus der Fassung. Ich weiß ihn nämlich nicht. Ihr wisst ihn nicht? Nun, wie wäre es, wenn ihr in mein bescheidenes Haus tretet? Den Besuch müsst ihr ja doch verschieben, wenn ihr den Namen nicht wisst. Ich danke euch. Ich folgte der Alten durch das Tor und auf dem Weg, der ganz von weißen Steinen war und den in dichten Büscheln rote Blumen ringsum säumten. Die Wände in den Räumen innen waren weiß und glatt wie Spiegel. Durch die Fenster hingen Blütenbüsche eines Apfelbaumes. Kissen, Teppiche, die Tischchen und das Bett, alles war rein und schön. Während auf Geheiß der Alten eine Dienerin das Mahl bereitete, erzählte ich von mir und meinen Anverwandten. Plötzlich stutzte die Alte. Heißt euer Großvater nicht Wu? Ja. Dann seid ihr also mein Neffe, eure Mutter ist meine jüngere Schwester. Ach. Ja, weil wir die ganzen Jahre in sehr bescheidenen Verhältnissen leben mussten und keinen Mann im Hause haben, hörte der Verkehr mit der Familie auf. Ihr, mein Neffe, seid so groß geworden, dass ich euch gar nicht wiedererkannt habe. Gerade wegen euch, Tante, bin ich gekommen. Habe aber in der Eile den Namen vergessen. Ich heiße Zin und habe keine Kinder. Nur ein kleines Mädchen ist noch da, das von der Nebenfrau geboren wurde. Ihre Mutter hat sich nun wieder verheiratet und hat sie mir zum Aufziehen gelassen. Sie ist nicht dumm, nur hat sie wenig Unterricht genossen und kennt den Ernst des Lebens nicht. Ja, wart ein wenig, ich will sie holen, dass sie dich begrüßt. Inzwischen kam die Dienerin und richtete das Mahl. Ich aß, dann rief die Alte nach dem Mädchen. Lange Zeit verging. Dann hörte man von draußen unterdrücktes Kichern. Ying Ning, ein Gast ist da und du lachst immer zu. Was soll das heißen? Verzeihung. Und das ist dein Vetter. Wir gehören zur gleichen Familie und kennen uns noch nicht. Das ist eine Schande. Ja. Wie alt bist du denn, Base? Nun siehst du, dass sie nichts gelernt hat. Sie ist schon 16 Jahre alt und immer noch so kindisch. Dann ist sie ein Jahr jünger als ich. 17 bist du schon? Wer ist denn deine Frau? Ich war mit einer geborenen Siau verlobt, aber sie ist vor der Hochzeit gestorben. Ja, hast du mir nicht erzählt, dass du mit 14 Jahren schon das erste Examen bestanden hast? Ja. Ist es möglich, dass du bei deinen Talenten und deinem Aussehen nicht verlobt bist? Ja, auch Ying Ning hat keinen Mann. So. Ihr würdet recht gut zueinander passen. Schade, dass das Hindernis der nahen Verwandtschaft da ist. Ying Ning, es ist schrecklich mit dir. Verzeihung, mir fiel nur etwas ein, was ich neulich gelesen habe. Was war es denn, Base? Es waren zwei Zeilen aus einem Gedicht. Auf dem Laternenfest habe ich blitzende Diebesaugen erblickt. Ich wüsste nicht, was es da zu lachen gäbe. Oh, das ist aus einem Gedicht. Ja, von Wang Wei. Kennst du es nicht, Vetter? Nein. Ich muss hinausgehen und schauen, ob die grünen Pfirsiche schon blühen. Ist das auch ein Zitat? Oh, nein. Bleib ein paar Tage bei uns, Wang. Wenn du dich langweilst, kann dich der kleine Garten hinterm Haus zerstreuen. Und Bücher sind auch einige da. Die neu gefundene Tante wartete auch gar nicht ab, ob ich ja oder nein sagte, sondern ließ gleich das Bettzeug für mich herrichten. Ying Ning bekam ich an diesem Abend nicht mehr zu Gesicht. Aber im Traum sah ich sie, wie sie den Fächer vor den Mund hielt und lachte. Am anderen Tag ging ich in den Garten. Der Rasen war gemäht und weich wie ein Teppich. Pappelkätzchen lagen auf dem Weg umher. Ein kleines Gartenhaus stand da, von Blumen und Büschen dicht umschlossen. Langsam schlenderte ich durch die Blumen, als ich über mir von einem Baum herab ein Wispern hörte. Ich sah auf. Ying Ning saß auf einem Ast im Laubwerk und fing zu lachen an, dass der Baum nur so schwankte. Dann sprang sie herab. Du kletterst wie eine Katze. Schau, was ich in meinem Ärmel aufbewahrt habe. Eine verdorrte Blume. So etwas hebst du auf? Du hast sie auf dem Laternenfest verloren. Weil sie aus deinen Händen war, habe ich sie aufbewahrt. Was hast du für merkwürdige Ideen, Vetter? Es ist deshalb, weil ich dich nie vergessen habe. Jetzt aber hab Erbarmen mit mir, Glücklichem. Aber gewiss, lieber Vetter. Wenn du gehst, soll dir die Magd ein recht großes Bündel Gartenblumen herrichten. Die magst du dann mitnehmen. Du bist recht närrisch, Jingling. Wieso bin ich denn nun schon wieder närrisch? Ich liebe doch nicht die Blume, sondern jene, die sie in der Hand gehalten hat. Freilich. Es ist ja auch ganz natürlich, dass ich Verwandte liebe. Jingling, ich meine doch die Liebe zwischen Mann und Frau. Ist das etwas anderes? Gewiss. Da ist man nachts beisammen. Es ist mir aber nicht angenehm, nachts mit anderen Leuten beisammen zu sein. Versteh mich doch, Jingling. Aber in diesem Augenblick kam eine Dienerin herbei und ich ging verwirrt von dannen. Erst später trafen wir uns bei der Mutter wieder. Nun, lieber Neffe, was hast du getrieben? Im Garten war ich. Dort traf ich Jingling. Sie klettert auf den Bäumen umher, dass mir ganz Angst wurde. Ja, das tut sie gern, fast so gern wie lachen. Der Vetter möchte gern des Nachts mit mir beisammen sein. Um Himmels Willen! Was ist denn, Vetter? Ich habe mich verschluckt. Die Suppe... Soll ich den Doktor rufen? Das ist doch kein Grund zum Lachen, wenn sich der Vetter verschluckt. Es ist schon besser. Vielleicht war die Suppe zu heiß. Wahrscheinlich. Was hattest du vorhin gesagt, Jingling? Ich hatte es nicht recht verstanden. Ich hatte gesagt, dass... Es ist wirklich merkwürdig, dass Jingling zu allem lacht. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, bei was sie wohl ernst bleiben würde. Ich hatte gesagt, dass... Und da fiel mir ein, dass ich es mit einer Geschichte versuchen könnte. Es war nämlich einmal... Eine Geschichte zwischen Suppe und Fisch? Ich hatte... Wenn du gestattest, Tante. Es war nämlich einmal ein Knabe mit Namen Ma. Er ging nicht in die Schule, sondern sein Vater unterrichtete ihn selbst im Hause. Das Fenster seines Zimmers ging auf die Terrasse des Nachbarn hinaus, der einen Chrysanthemengarten hatte. Eines Tages stand der Knabe früher auf. Er stand ans Fenster gelehnt und sah zu, wie der Tag zu dämmern begann. Da sah er den alten Wang, den Nachbarn, auf die Terrasse steigen und seine Chrysanthemen gießen. Wie er eben fertig war und wieder zurück wollte, kam ein Mistträger herauf, der zwei Eimer auf der Schulter trug. Er schien beim Gießen helfen zu wollen. Der Greis wurde unwillig und wies ihn zurück. Aber der Mistträger wollte durchaus herauf. So zerrten sie sich am Rande der Terrasse hin und her. Es war regnerisches Wetter, die Terrasse war glatt, der Rand schmal und hoch. Und als der Greis den Mistträger mit der Hand zurückstieß, verlor dieser das Gleichgewicht, glitt aus und stürzte hinunter. Nun eilte der Greis hinab, um ihm aufzuhelfen. Aber die beiden Eimer waren ihm auf die Brust gefallen und er lag mit ausgestreckten Beinen da. Der Greis erschrak aufs Äußerste. Ohne einen Laut von sich zu geben, nahm er den Mistträger bei den Füßen und schleppte ihn zur Hintertür hinaus an das Ufer des vorbeifließenden Flusses. Darauf holte er die Eimer und stellte sie zur Seite der Leiche nieder. Dann ging er heim und schloss die Tür hinter sich. Der junge Ma, der ein kluges Kind war, dachte, es sei besser, über eine solche Sache nicht zu sprechen. Er schloss das Fenster und zog sich zurück. Nach einiger Zeit hörte er draußen ein Geschrei. Am Flussufer liegt ein Toter. Der Büttel machte Anzeige. Am Mittag kam der Richter unter Gongschlägen an. Der Leichenbeschauer kniete nieder und untersuchte den Toten. Doch er fand keine Wunde. Da hieß es, er ist ausgeglitten und hat sich zu Tode gefallen. Der Richter fragte die Nachbarn beteuerten alle, sie wüssten von nichts. Er ließ ihn der Richter in einen Sarg tun, drückte sein Siegel darauf und erließ den Befehl, nach den Verwandten des Verstorbenen zu suchen. Dann ging er weg. 9 Jahre danach war der junge Ma 21 Jahre alt und war Baccalaureus geworden. Sein Vater war tot, die Familie arm. Darum versammelte er in seinem Zimmer, wo er früher selbst gelernt hatte, einige Schüler um sich, die er in den Schriften unterrichtete. Die Zeit der Prüfungen nahte heran. Ma war früher aufgestanden, um zu arbeiten. Er öffnete das Fenster und sah in einer fernen Gasse einen Mann mit 2 Eimern auf der Schulter allmählich herankommen. Er sah genauer hin. Da war es der Mistträger. Aufs Äußerste erschrocken dachte er, er komme, um sich an dem alten Wang zu rächen. Doch ging er an der Tür des Alten vorbei, ohne einzutreten. Er ging einige Schritte weiter bis zum Haus der Familie Lee. Dort ging er hinein. Die Lees waren reiche Leute und als nahe Nachbarn pflegten die Familien einander zu besuchen. Die Sache kam dem jungen Ma bedenklich vor. Er machte sich auf, dem Mistträger nachzugehen. Vor dem Tor der Familie Lee begegnete er einem alten Diener, der herauskam und sagte, »Unsere Frau sieht ihrer Niederkunft entgegen. Es ist sehr dringend, ich will eben eine Hebamme holen.« Ma fragte ihn, »Ist nicht eben ein Mann mit 2 Eimern zu euch gekommen?« Der Diener verneinte. Doch ehe sie ausgeredet hatten, kam eine Magd aus dem Haus und sprach, »Ihr braucht die Hebamme nicht mehr zu rufen. Die Frau ist eben mit einem Knaben niedergekommen.« Da ging es dem Ma auf, dass der Mistträger gekommen war, um wiedergeboren zu werden, nicht um sich zu rächen. Nur verwunderte er sich, womit der Mistträger es verdient habe, in einer so reichen Familie geboren zu werden. Er behielt die Sache im Auge und erkundigte sich nach dem Ergehen des Knaben. Wieder waren 7 Jahre vergangen. Der Knabe Lee wuchs allmählich heran. Er hatte am Lernen keine Lust, doch liebte er es, Vögel zu halten. Der alte Wang war noch immer gesund und rüstig. Er war nun mehr als 80 Jahre alt und mit dem Alter hatte seine Liebe zu den Chrysanthemen noch zugenommen. Eines Tages war Ma wieder einmal früher aufgestanden und lehnte an seinem Fenster. Da stieg der alte Wang auf seine Terrasse und begoss seine Chrysanthemen. Der kleine Li saß im oberen Stock seines Hauses und ließ seine Tauben fliegen. Plötzlich flogen einige Tauben auf das Geländer der Blumenterrasse. Der Knabe fürchtete, sie könnten davonfliegen, und rief ihnen mehrmals. Die Tauben rührten sich nicht. Der Knabe wusste sich nicht zu helfen, erhob Steine auf und warf nach ihnen. Aus Versehen traf er den alten Wang. Der Alte erschrak, glitt aus und fiel über die Terrasse herunter. Die Zeit verstrich und er richtete sich nicht mehr auf. Mit ausgestreckten Beinen lag er da. Der Knabe erschrak aufs Äußerste. Ohne einen Laut von sich zu geben, schloss er leise das Fenster und ging. Die Sonne stieg allmählich höher und die Söhne und Enkel kamen alle, den Alten zu suchen. Sie fanden ihn und sprachen, er ist ausgeglitten und hat sich zu Tode gefallen. Und sie begruben ihn, wie es der Brauch war. Aber darüber gibt es wirklich nichts zu lachen, Ding Ding. Es war eine ernste Geschichte. Ich lache nicht über die Geschichte. Worüber denn? Man müsste es mit einer anderen Geschichte versuchen. Ach, nichts da. Du bist ja vor lauter Erzählen nicht zum Essen gekommen. Iss jetzt erst. Es war nämlich eine... Nein, nein. Wenn eine Geschichte erzählt werden muss, ist entweder Ying Ning dran oder ich. Ying Ning? Eine Geschichte? Oh, ich weiß keine Geschichte. Nur das, als wir vorhin im Garten waren... Nun, Tante, wie wär's? Weißt du keine? Ach, Geschichten genug. Außerdem habe ich schon fertig gegessen. Ich weiß nur nicht, ob ich's dahin bringe, dass Ying Ning ernst bleibt. Ja, aber iss lieber warm. Danke. Hört also zu. Es war einmal ein Mann, der hieß Du Chun. Er war in seiner Jugend verschwenderisch und kümmerte sich nicht um sein Geld. Den ganzen Tag trieb er sich herum und trank in den Kneipen. Als er seinen Besitz durchgebracht hatte, verstießen ihn die Seinen. Eines Tages in der harten Winterzeit ging er mit leerem Magen, zerrissenen Kleidern und barfuß in der Hauptstadt umher. Der Abend brach herein und er hatte noch immer nichts gegessen. Ohne Ziel und Zweck wanderte er auf dem Markt umher. Es hungerte ihn und die Kälte war schier unerträglich. Plötzlich stand ein Greis vor ihm, auf einen Stab gelehnt, und fragte ihn, »Was fehlt dir?« »Ich bin daran, vor Hunger zu sterben«, erwiderte Tutschu. Der Alte sprach, wie viel Geld brauchst du, um reichlich leben zu können? Kämst du mit 30 Millionen aus? 30 Millionen, rief Dutschun, da wäre ich ja reicher als zuvor. Noch erstaunter aber war er, als der Alte Geldschnur um Geldschnur aus seinem Ärmel zog, bis die 30 Millionen voll waren. Wie hatte das alles nur in seinem Ärmel Platz gehabt? Der Alte gab ihm das Geld und Dutschun verneigte sich und sprach, in meinen armen Tagen haben sich meine reichen Verwandten nicht nach mir umgesehen. Ihr kennt mich nicht und schenkt mir ein Vermögen. Ich weiß jetzt, was Verschwendung und Armut sind und schwöre, dass ich gute Werke mit diesem Geld tun will. Der Alte sprach, so ist's recht. Du musst mir aber versprechen, übers Jahr im Tempel des Laozi unter den beiden Wacholderbäumen nach mir zu fragen und alles zu tun, was ich dir dann auftragen werde. Das versprach Dutschun. Und gleich darauf war der Alte verschwunden. Dutschun aber ging nach Yangzhou. Dort kauft er 100 Morgen vom besten Land und baut ein hohes Haus an der Landstraße mit vielen 100 Zimmern. Darin ließ er Witwen und Waisen wohnen. Dann kaufte er einen Begräbnisplatz für seine Ahnen und unterstützte seine bedürftigen Verwandten. Unzählige Leute verdankten ihm den Lebensunterhalt. Ein Jahr darauf begab sich Dutschun zum Tempel des Laozi. Der Alte saß im Schatten der Wacholderbäume und blies auf der Flöte. Er nahm Dutschun mit sich und ging an die 40 Meilen ins Gebirge hinein. Da sah Dutschun ein Haus. Das war reinlich und schön. Bunte Wolken umgaben es, Pfauen und Kraniche flogen umher. In dem Haus stand ein Kräuterofen, der war 9 Fuß hoch. Das Feuer brannte in purpurner Flamme und sein Schein hüpfte an den Wänden umher. 9 Feen standen bei dem Ofen. Ein grüner Drache und ein weißer Tiger kauerten daneben. Der Alte war nicht mehr gekleidet wie ein gewöhnlicher Mensch, sondern trug eine gelbe Mütze und hatte weite, wallende Gewänder. Er nahm 3 Kugeln von weißem Stein, tat sie in einen Becher Wein und gab sie dem Dutschun zu trinken. Er breitete ein Tigerfell aus im inneren Zimmer an der westlichen Wand und ließ ihn mit dem Angesicht nach Osten darauf niedersitzen. Dann sprach er zu ihm, jetzt bleibe hier sitzen und hüte dich, ein Wort zu sprechen. Was dir auch begegnet, starke Götter oder grässliche Teufel, wilde Tiere oder Oger, alle Qualen der Hölle und wenn du deine eigenen Verwandten in Schmerz und Leiden siehst, alles sind nur Trugbilder. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sie können dir nicht schaden. Nur denke an mein Wort und sei ruhig im Geist. Als der Alte das gesagt hatte, verschwand er. Dutschun sah nur noch einen großen Steinkrug voll klaren Wassers vor sich stehen. Plötzlich erbebten Himmel und Erde. Grimmige Riesen, wilde Tiger und giftige Schlangen tauchten auf und drangen auf ihn ein. Aber Dutschun blieb unbeweglich sitzen. Dann kam ein großer Teufel mit einem Ochsenkopf. Der stellte einen großen Kessel im Hof auf, darin kochendes Öl sprudelte. Er fasste Dutschun mit einer eisernen Gabel am Hals und warf ihn in das Öl. Aber Dutschun verbiss den Schmerz. Der Teufel holte ihn wieder heraus und schleppte ihn vor einen Mann mit rotem Haar und blauem Gesicht, der aussah wie der Höllenfürst. Der schrie, dieser Schurke darf nicht länger unter den Lebenden weilen, schlagt ihm den Kopf herunter. Sie töteten ihn und er fühlte, wie seine Seele entwich. Der Ochsenkopf schleppte ihn nun in die Hölle, wo er alle Qualen einzeln über sich ergehen lassen musste. Aber Dutschun blieb der Worte des Alten eingedenk, schrie nicht und redete kein Wort. Nun wurde er wieder vor den Höllenfürsten geschleppt und dieser sprach, dieser Mensch soll zur Strafe für seine Verstocktheit als altes Weib wiedergeboren werden. Die Teufel zerrten ihn zum Lebensrat und er kam als Mädchen wieder zur Welt. Er war viel krank und musste fortwährend Arzneien schlucken und sich stechen und brennen lassen, auch fiel er oft ins Wasser oder ins Feuer. Doch er gab nie einen Laut von sich. Allmählich wuchs er heran zu einer wunderschönen Jungfrau. Weil er aber nie redete, so hieß man ihn das stumme Mädchen. Ein Gelehrter verliebte sich in die Schönheit und heiratete sie. Sie lebten in Liebe und Eintracht beieinander und sie gebar ihm einen Sohn, der schon mit 2 Jahren über alle Maßen klug und verständig war. Eines Tages hatte ihn der Vater auf dem Arm. Da sprach er scherzend zu der Gattin, wenn ich dich so ansehe, so kommt es mir vor, als wärest du nicht stumm. Willst du nicht ein einziges Wörtchen mit mir reden? Wie schön wäre es, wenn du meine sprechende Rose sein wolltest. Die Frau blieb stumm. Wie er ihr auch schmeichelte, um sie zum Lachen zu bringen, suchte, sie gab keine Antwort. Da veränderten sich seine Mienen. Wenn du nicht mit mir redest, sagte er, so ist es mir ein Zeichen, dass du mich verachtest. Dann liegt mir auch nichts mehr an unserem Sohn. Und er nahm den Knaben und erschlug ihn mit einem Stein. Weil aber Tutschun das Kind so sehr liebte, vergaß er die Warnung des Alten und schrie im tiefen Schmerz auf. Aber noch ehe der Laut verklungen war, erwachte er wie aus einem Traum und saß an seinem alten Platz im inneren Zimmer an der westlichen Wand. Der Alte saß neben ihm. Es war etwa um die fünfte Nachtwache. Aus dem Ofen schlugen purpurne Flammen wild heraus und flackerten zum Himmel empor. Das ganze Haus wurde erfasst und brannte lichterloh. Der Alte nahm Tutschun bei den Haaren und steckte ihn in den Wasserkrug. Im gleichen Augenblick war aber auch das Feuer erloschen. Der Alte sprach: Freude und Zorn, Trauer und Furcht, Hass und Lust hast du zwar überwunden, aber die Liebe hast du nicht überwunden. Hättest du nicht geschrien, als das Kind getötet wurde, dann wäre mein Elixier zustande gekommen. Und auch du hättest Unsterblichkeit erlangt. Nun ist es zu spät und du bleibst ein sterblicher Mensch. Tutschun sah, wie der Ofen zersprungen war, und statt des Steins der Weisen stach ein Stück Eisen darin. Plötzlich aber war das Haus mitsamt dem Alten verschwunden und Tutschun stand mitten in der Wildnis der westlichen Berge. Mit Mühe fand er den Weg und kehrte nach Yangchu zurück. Nun, Yingling, du lachst nicht? Wieso? War es eine Geschichte zum Lachen? Ich glaubte, du lachst gerade dort, wo wir nicht lachen. Gib dir keine Mühe, lieber Neffe. Yinglings Gelächter hat keine festen Regeln. Sie lacht eben, wenn es ihr zum Lachen zumute ist. Zum Beispiel jetzt. Gerade als wir die Mahlzeit beendet hatten, kamen Leute an, die von meiner Mutter ausgesandt waren, um mich zu suchen. Sie brachten drei Maultiere mit und nahm mir auf diese Weise den Vorwand, ich sei zu müde, um gleich heimzukehren. Was konnte ich nur anfangen, um mich nicht so schnell wieder von Yingling zu trennen? Da kam mir einer der besten Einfälle, die ich in meinem Leben gehabt habe. Liebe Tante, ich wollte dir einen Vorschlag machen. Sprich, mein lieber Neffe. Wir sind doch beide wohl der gleichen Ansicht, dass Verwandte sich untereinander kennen sollten. Ganz recht, dieser Ansicht bin ich immer gewesen. Und man muss doch wohl alles tun, damit Verwandte, die sich noch nicht kennen, sich endlich zu Gesicht bekommen. Das sind sehr gute Grundsätze, die von einem vorbildlichen Familiensinn zeugen. Den hast du ja auch bewiesen, als du zu uns kamst, lieber Neffe. Ja, und doch ließe sich in dieser Hinsicht noch einiges tun. Du machst mir das Herz schwer, lieber Neffe. Sieh, ich bin schon zu alt, um noch die Reise zu euch zu machen. Deiner Mutter kann ich es auch nicht zumuten, hierher zu kommen. Dann wäre also die einzige Möglichkeit, dass Yingling... Ich habe es immer schon im Sinn gehabt. Nicht erst seit heute oder gestern. Wenn sie nur nicht so kindisch wäre. Aber ich wäre froh, wenn du sie mitnehmen könntest, damit die Tante sie kennenlernt. Ich wäre auch froh. Yingling, ich bin schon da. So schnell? Ich habe nämlich an der Tür gehorcht. Ich habe überhaupt so viele schlechte Eigenschaften. Die Tante wird mich gleich wieder davonjagen. Das glaube ich nicht. Wenn mein Vetter ein gutes Wort für mich einlegt. Das tut er vielleicht. Und sollte es sich etwa ergeben, so dränge nicht danach, wieder heimzukommen. Die Familie deiner Tante hat Vermögen und kann leicht noch jemanden mehr ernähren, nicht wahr, Mann? Aber gewiss, Tante. Lerne dort Anstand und Musik, damit du später deinen Schwiegereltern dienen kannst. Vielleicht gelingt es der Tante, eine passende Partie für dich zu finden. Ach, das wäre schön. Ja, hier hätte ich eigentlich ein Gelächter erwartet, liebe Base. Es macht mir mehr Spaß, deine Erwartungen zu enttäuschen, lieber Vetter, als zu lachen. Kurzum, eigentlich hast du doch gelacht. Du hast es erraten, Vetter. Die Alte hieß Yingling ihre Sachen packen und verabschiedete uns mit vielen Segenswünschen. Am späten Nachmittag kamen wir in Lo Tien an. Meine Mutter war sehr erstaunt, als sie die hübsche Yingling sah und fragte immer wieder von neuem kopfschüttelnd, wer sie denn sei. Aber ich sagte dir doch, Mutter, dass es meine Base ist, die Tochter deiner Aber Schwester. Aber Bang! Was Wetter Wu dir neulich sagte, war doch erlogen. Erlogen? Wieso? Du siehst doch, dass es nicht erlogen war. Hier ist die Base, von der Vetter Wu erzählt hat. Ich besitze keine Schwester mehr und ich kann daher auch keine Nichte haben. Verzeih, Tante. Ich bin nicht das Kind der ersten Frau. Zinn hieß mein Vater. Als er starb, war ich noch in den Windeln, daher weiß ich weiter nichts. Ja, meine Schwester war in einen Zinn verheiratet. Na also. Aber sie ist lange tot. Wie soll sie auf einmal wieder leben? Da kommt eben Vetter Wu. Wir wollen ihn fragen. Ich bitte, mich zurückziehen zu dürfen. Aber gewiss, meine Liebe. Ich werde dir dein Zimmer zeigen. Komm. Versteh mich recht, Yingning. Du bist uns herzlich willkommen. Gleichgültig, ob du meine Nichte bist. Warum lachst du denn? Entschuldige, Tante, ich habe keinen besonderen Grund. Es ist so meine Art. Ach. Eigentlich kann man über fast alles lachen. Meinst du nicht auch, Tante? Nein, das meine ich eigentlich nicht. Aber jetzt muss ich zu meinem Neffen Wu. Pack inzwischen deine Sachen aus. Ja, Tante. Das ist sonderbar. Was ist sonderbar, Vetter? Wang findet überhaupt nichts sonderbar an der Geschichte. Heißt das Mädchen etwa Yingning? Genau so heißt sie. Woher weißt du den Namen? Tja, das ist eine unheimliche Sache. Sonderbar unheimlich? Sag endlich, was du meinst. Als Tante Zin gestorben war, da lebte der Onkel noch eine Zeit lang. Bis ihn eine Füchsin behexte. Und er an der Auszehrung zugrunde ging. Die Füchsin hat ihm aber ein Kind geboren. Das hieß Yingning. Und du meinst... Es lag dort auf dem Bett in seinem Wickelkissen und alle Verwandten sahen es. Auch später kam die Füchsin öfter wieder, bis sie eines Tages das Kind nahm und fortging. Wu ging aus, der Sache nachzuforschen. Er suchte nach dem Dorf und nach dem Grab der Tante Zin. Doch er fand es nicht und kehrte unverrichtete Dinge zurück. Die Mutter fürchtete, Yingning sei vielleicht ein Geist. Sie ging zu ihr hinein und erzählte ihr, wie Wu vergebens in den Bergen gesucht habe. Yingning aber zeigte keine Angst. Sie war auch nicht traurig, weil sie nun keine Heimat mehr hatte. Immer und zu allem lachte sie voll Übermut. Jeden Morgen trat sie in das Bett der Mutter, um sie zu begrüßen. Sie war ehrerbietig, war fleißig und in den Handarbeiten flink. Nur war sie stets dem Lachen nahe. Und ob man es ihr auch verbot, sie konnte es nicht lassen. Freilich war ihr Lachen hübsch. Sie lachte ausgelassen, ohne dass es ihre Anmut gemindert hätte. Ein jeder hatte sie darum auch lieb und in der Nachbarschaft die jungen Frauen und die Mädchen stritten sich, von ihr besucht zu werden. Ich aber lag meiner Mutter in den Ohren, bis sie sich endlich bereit fand, einen glückverheißenden Tag für die Hochzeit auszuwählen. Weil sie aber fürchtete, Yingning wäre vielleicht doch kein Wesen von Fleisch und Bein, beobachtete sie heimlich das Mädchen, wenn die Sonne schien. Der Schatten war aber durchaus nicht schwach. Er war ganz wie bei anderen Menschen. So war meine Mutter wieder beruhigt, als der Hochzeitstag herankam. Yingning hatte prächtige Gewänder angelegt und war so schön anzuschauen wie ein Frühlingstag. Als aber die Trauungszeremonien begannen, fing sie an zu lachen und konnte nicht mehr damit aufhören. Es blieb nichts anderes übrig, als die Feierlichkeiten abzukürzen. Aber was machte mir das schon aus? Ich war glücklich mit Yinglings Lachen und nicht nur ich. Sie verbreitete Fröhlichkeit um sich. Jedes Mal, wenn die Mutter trübe oder voller Ärger war, so kam und lachte Yingning und vertrieb alle üble Laune. Hatten in dem Haus die Mägde etwas angestellt und fürchteten sie Schläge, so kamen sie zu ihr und baten um ein gutes Wort bei ihrer Schwiegermutter. Dann geschah ihnen kein Leid. Yingning hatte eine Liebe zu den Blumen, wahrhaft voller Leidenschaft. In der Verwandtschaft bat sie überall darum. Ja, sie versetzte sogar ihre goldenen Spangen, um dann besonders schöne Arten einzukaufen. Nach wenigen Monaten war alles voller Blumen, Gartenwege und Treppenstufen. Eine starke Kletterrose wuchs hinter dem Haus, unmittelbar am Nachbarsgarten. Eines Tages sah sie dort den Nachbarssohn und starrte sie unverwandt an. Sie wich den Blick nicht aus, sondern lachte noch dazu. Der Nachbar meinte, dass sie einverstanden sei, und so schwoll ihm das Herz noch mehr. Sie deutete auf einen Platz unten an der Mauer und stieg dann herab. Der Nachbar aber dachte an ein Stelldichein und kam bei Dämmerung voller Freude dahin. Er sah sie auch und ging auf sie zu. Mit einem lauten Aufschrei aber taumelte er zurück. Es war nicht Yingling. Es war das Schimmer eines faulen Baumes. Und ein Skorpion in einem Astloch hatte ihn gestochen. Der alte Nachbar und seine Frau kamen herbei. Und als sie hörten, was geschehen war, verklagten sie mich andern Tags, weil ich mit Yingling Hexenkünste trieb. Der Beamte aber wusste, dass ich ein harmloser Gelehrter war. Deshalb erklärte er die Klage der Nachbarn für Verleumdung und wollte ihn zur Strafe prügeln lassen. Ich musste alle meine Beredsamkeit aufwenden, um das zu verhindern. Meine Mutter war aber über den Vorfall so ärgerlich, dass sie Yingling zur Rede stellte und so heftig ausschalt, dass Yingling gegen ihre Gewohnheit ernst reinschaute und von jenem Tage an nicht mehr lachte. Die Mutter sagte ihr zwar, sie müsse ja durchaus nicht das Lachen ganz aufgeben, alles zu seiner Zeit, aber vergebens. Yingling lachte nicht mehr wieder. Sie ließ freilich auch nicht den Kopf hängen. Eines Abends aber fand ich sie in Tränen. Wenn ich daran denke, dass ich erst so kurze Zeit bei dir bin, dürfte ich es dir nicht sagen. Du darfst mir alles sagen, Yingling, das weißt du. Du könntest ja erschrecken oder dich entsetzen. Könntest mich vielleicht davonjagen. Aber Yingling, was sind das für Gedanken? Ja, ich muss wohl offen mit dir sprechen. Hör also, ich bin wirklich das Kind einer Füchsin. Das Kind einer Füchsin? Ja. Als die Nachbarn dich meinetwegen verklagten, fiel es mir plötzlich auf die Seele, wie unrecht ich tat, dass sie es dir verschwieg. Seitdem konnte ich nicht mehr lachen. Lach wieder, Yingling. Als meine Mutter starb, vertraute sie mich dem Geist der verstorbenen Frau meines Vaters an. Ihr danke ich, dass ich heute hier bin. Und ihr danke auch ich es. Dankst du es ihr? Ja. Meine alte Pflegemutter liegt verlassen draußen in den Bergen. Und es sammelt niemand ihre Gebeine, sodass sie nicht Ruhe finden kann. Warum sollen wir ihr nicht helfen? Wenn du die Mühe nicht scheust, so können wir ihren Kummer stillen. Das ist eine geringe Mühe. Ich danke dir, Wang. Wir fuhren in den nächsten Tagen mit einem Sarg in die Berge hinaus. Vetter Wu hatte recht. Es gab das Dorf nicht, wo ich Yingling wiedergefunden hatte. Die Stelle aber konnte meine Frau mir zeigen. Dort auch fanden wir in den Büschen die Gebeine der Pflegemutter. Wir setzten sie im Familiengrab bei. Von da an gingen wir an jedem Totenfest im Frühling zu dem Grab der Familie Zinn, opferten und ließen es an nichts fehlen. Ein Jahr darauf schenkte Yingling unserem ersten Kinde das Leben, einem Söhnchen, das vor keinem Fremden Scheu hatte und immer dem Lachen nahe war, schon als man es noch auf dem Arme trug. Das ist das Erbteil seiner Mutter. Wie schön ist es, dass uns so ihr Lachen erhalten geblieben ist. In der R3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie die 9. Folge der Reihe Der unbekannte Günter Eich. Das lachende Mädchen nach einer Erzählung des chinesischen Schriftstellers Pu Songling. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956. Unter der Regie von Hans Rosenhauer sprachen Jürgen Goßler, Rolf Beusen, Friedel Mohme, Tudik Daniel und Marianne Prenzel. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting.